Hier ist der Olympia-Weltsender. Der fünfte Tag der Olympischen Spiele steht neben den großen Ereignissen. Dem energieverbissenen Kampf der 50-Kilometer-Geher, den gewaltigen Weiten der Diskuswerfer, den unwahrscheinlichen Hochschwüngen der Stabhochspringer im Zeichen des großen amerikanischen Athleten Jesse Owens. 3 Goldmedaillen werde er gewinnen. So hat er uns vor Beginn der Spiele mit der Selbstverständlichkeit und dem Selbstvertrauen des sicheren Siegers erzählt. 2-mal hat er Wort gehalten. Er errang Goldmedaillen für den 100-Meter-Lauf und den Weitsprung. Die dritte ist fällig.